Hören 6, Text 1. Du, ich wollte dich gern einladen. Wir machen am kommenden Samstag bei uns zu Hause eine Party. Und da habe ich gedacht, du bist dann doch sicher noch da. Ursprünglich ja. Ich besuche ja nächste Woche meine Eltern und wollte am Sonntag fahren. Aber nun habe ich eine Mitfahrgelegenheit gefunden und es geht schon am Samstagabend los. Och Mensch, schade. Meinst du, da lässt sich noch was machen? Also, ich weiß nicht. Es gibt noch zwei weitere Mitfahrerinnen. Ich kann es probieren, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran.